Yeah. Hey. Sind dort still im Staub. In unseren Adern war mal Platz. Wir sind noch immer nicht zerbrochen. Wir sind ganz. Ja, wir sind dort still im Staub. In unseren Adern war mal Platz. Wir sind noch immer nicht zerbrochen. Wir sind ganz. Wir sind vom selben Stern. Ich kann deinen Herzschlag hören. Bist du vom selben Stern? Weil ich die gleiche Stimme lenkt und du am gleichen Faden hängst, weil du dasselbe denkst wie ich. Wir sind vom selben Stern. Ich kann deinen Herzschlag hören. Wir sind vom selben Stern wie ich. Weil ich die gleiche Stimme lenkt und du am gleichen Faden hängst, weil du dasselbe denkst wie ich. Ich bin Schmerz von dir. Schmerz von mir. Platz ist in der Rede. Nicht zerbrochen. Wir sind ganz. Nicht zerbrochen. Wir sind ganz. Wir sind aus Sternenstaub. In unseren Adern fließt mal der Glanz. Wir sind nicht zerbrochen. Wir sind, hey, irrelevant. In unseren Adern war mal nur Flächen irrelevant. Weil du das Glanz denkst, wir sind aus Gold. Wie ich. Weil dich die gleiche Stimme lenkt und du am gleichen Faden hängst, weil du dasselbe denkst. Rapid Bones, wie ich. 2017. Kommen los und los. Hey, man kann jetzt Planeten durchgehen. Wer ist entdeckt, dem gehört's. Wir sind aus Sternenstaub. In unseren Adern war mal Glanz. Wir sind noch immer nicht zerbrochen. Wir sind ganz. Wir sind vom selben Stern. Ich kann deinen Herzschlag hören. Wir sind vom selben Stern. Die gleichen Fahnen schwenkst, gleiche Zahnpasta hast und das gleiche Sushi isst wie ich, sind wir vom selben Stern. Seit 2017.